die geschrieben ist, gell? Also das Ganze ist ein wunderbares, wie soll ich sagen, ein bisschen eine Forschung gewesen, nicht? Ja. Genau. Ja, also die Lavallee wird hier gespielt in der Sarasota Oper. Das fängt jetzt schon, Übungen fangen jetzt schon an. Es wird dann wahrscheinlich im März wird es gespielt. Und Lavallee ist eine Geschichte aus den Tiroler Alpen. Das ist ein Teil der Alpen, die sind so zwischen Deutschland und Österreich so eingeschoben, ist das Land Tirol. Und die Geschichte geht zurück auf die Zeiten, wo die Bauern ihre Tiere hoch in die Alpen hinauf getrieben haben für den Sommer. Und wo es noch Schützen gab, die mit Pfeil und Bogen die Tiere abgeschossen haben. Ja, zum Essen, nicht nur zum Spielen. Also noch das Leben, das noch ganz einfach und wirklich bodenständig damals war. Und die Geschichte geht auf eine Zeit zurück, die ein bisschen entfernt für uns heutzutage ist. Zum Beispiel ist das eine Familiengeschichte von einem alten Mann, der einen großen Besitz hat und eine Tochter. Aber zu der Zeit sind die Väter komplett in charge der Töchter gewesen. Ja, also die bestimmten das ganze Leben, genau. Auch wie sie dann ihr Leben verbracht haben und wen sie heirateten. Und auch. Wen sie heiraten und das sollte. Das mussten die Töchter einfach akzeptieren. Ja, und die Heirat musste natürlich mit jemand sein, der dem Hof hilft, aber nicht so zum Spielen geht mit dem Pfeil und Bogen in die Berge. Aha. Aber da gab es dann eben diese zwei Männer im Leben dieser Tochter wahrscheinlich. Genau. Und der Vater wollte, dass sie den heiratet, der am Hof gearbeitet hat. Und den wollte sie absolut nicht haben. So das ist der ging Gellner, sie. Ne? Der Gellner hieß ja. Der, ja. Und der Vater hat ihr verboten, den anderen überhaupt zu sehen. Überhaupt zu sehen. Und damals ging dann die Walli hoch in die Berge auf die Hütte. Und in der Hütte, da war sie oben, hat sie gelebt und da fand sie einen jungen Geier, der fiel aus dem Nest. Und ein Geier ist eine Vulture in Englisch. Und sie hat den Geier aufgezogen. Es war ein wildes, ziemlich wildes Tier. Und das gab ihr den Namen, die Geier-Walli. Weil sie im Dorf, ja. Im Dorf, also, ja. Genau. Und dann ist der alte Mann ist gestorben und die Walli kam runter auf ihren Hof, war dann eigentlich eine ganz schön reiche Frau damals, ja, Großbäuerin, das war ganz schön. Und aber sie war immer noch verliebt in diesen Schützen. Und da war ein Fest im Dorf und da ging sie hin und hat sie diesen Schützen wieder gesehen. Und der hat allerdings nur mit ihren Affektionen gespielt. Er hat eine Wette abgeschlossen. Er hat eine Wette abgeschlossen mit seinen Freunden. Ach, die kann ich küssen, der kann ich alles machen, was immer ich will. Aber er hatte schon ein Techtelmechtel, dieser Schütze, war eigentlich war schon liiert mit der Besitzerin vom Gasthof. Gell? Vom Gasthof, genau. Ja. Und war eigentlich in die Walli gar nicht so interessiert, nur weil er mit dieser Wette eingegangen ist. Ja. Und die Walli ist natürlich darauf hereingefallen und hat geglaubt, dass er sie jetzt wirklich verehrt und liebt und hat sich natürlich von ihm küssen lassen vor allen Leuten. Und dann kommt heraus, ja, das ist ja nur für eine Wette, das will ich ja gar nicht. Und damit hat er und sie bloßgestellt. Total blamiert. Es war so, als ob er ihr die Kleider vom Körper gerissen hätte. Ja. Hat sich so geschämt. Sie ging zurück auf ihren Hof und hat Rache geschworen. Natürlich. Und hat dann den Gellner, den anderen Liebhaber, hat ihm gesagt, wenn du mich liebst, dann musst du den umbringen. Und tatsächlich, der geht in der Nacht und schmeißt den Schützen in eine Ravine und denkt, er ist tot. Aber inzwischen hat es der Walli leid getan. Sie liebt ihn doch, obwohl er sich sehr blamiert hat. Und sie ging ihm nach und rettet ihn aus dieser Ravine. So, also der Schütze lebt weiter, sie lebt auch weiter, aber sie ist sehr unglücklich und sie geht zurück in die Berge. Sie ist nur noch glücklich in den Bergen nach der Blamage. Aber inzwischen, und das geschieht nicht allzu sehr, der Schütze hat sich doch darauf besonnen, naja, sie hat mich zwar in die Ravine schmeißen lassen, hat mich dann aber wieder gerettet. Ich glaube, ich liebe sie doch. Ja, nicht nur das. Ich meine, ich glaube, ich habe ihr Unrecht getan. Denn im Grunde, diese Wette war seine Schuld. War seine Schuld, nicht? Genau. Und, so klettert er ihr nach hinauf in die Berge, im Schnee und Eis und Lawinengefahr. Und er will ihr sagen, also ich liebe sie wirklich doch. Und wie er ihr das gesteht, die Lawine kommt herunter und bringt sie beide um quasi. Also bringt sie beide um. Und so beide sterben sie also in der Lawine. Ein großes Gebirgsdrama. Ja. Natürlich das Beste, also ich meine, das war ja als Oper konzipiert, diese Geschichte, nicht? Also die Idee war zunächst... Die Idee kam eigentlich von dem Film. Zuerst war ein Roman, dann war ein Film und dann die Oper wurde komponiert. Auf der Basis. Aber du hast gesagt, dass die Oper selber noch mehr von der Vorgeschichte bringt. Also das heißt, warum ist Walli überhaupt in die Berge gegangen? Und das war, also das kommt eher in der Oper raus, weil man ja da sehr verdichtet. Weil also die Oper von der Geschichte her, sie muss dramatisch sein und sie geht auch schneller wahrscheinlich in dieses Drama. In der Oper ist es natürlich durch die Musik auch wieder verkürzt. Die Geschichte, man fühlt die Emotionen viel schneller. Man muss das nicht alles seitenlang erklärt haben. Genau. Man fühlt das, was los ist. Also wer liebt wen und wer mag wen und wer hasst wen und wer hat Rache. Und das kommt dann durch die Musik mehr zum Einfluss. Da ist der Vater und dann ist der erste Liebhaber, und den sie nicht mag. Und dann ist der zweite Liebhaber, den sie aber mag, der aber sie nicht mag. Und das fühlt man alles durch die Musik. Ja. Und wenn sie in die Berge geht, da ist eine wunderschöne Arie, die sie singt. Das zerreißt einen fast, das Herz, so schön ist die. Wo sie sagt, naja, es ist alles verloren, ich gehe jetzt in die Berge, mein Leben kann zu Ende gehen. Und wenn sie das singt, da kriegt man direkt eine Gänsehaut, das muss ich sagen. Und wir haben es uns angehört, auf YouTube kann man es finden, von René Fleming. Also welch schönere Stimme, welch schönerer Sopran, einer der Weltbesten, dass diese Frau, diese wunderschöne... Und die Arie und die Oper ist natürlich italienisch, also das müssen wir dazu sagen. Denn die Geschichte Gaia Valli, der Film ist auf Deutsch, wenn man ihn sucht im Internet. Und die Oper ist natürlich von einem Italiener auch geschrieben. Die Oper ist geschrieben von Catalani. Mhm. Und die Arie, die ich betonen möchte, heißt Eben Neandro Lontana. Das ist eine ganz berühmte Arie, die viele der großen Sängerinnen schon auf die Bühne gebracht haben, ohne die ganze Oper. Ja, also es ist auch eine konzertante Darstellung. Und das, was René Fleming, was wir gerade gehört haben, das war eben auch von einem Konzert. Ja. Und es zerreißt einem doch das Herz, auch wenn man nicht weiß, was gesungen wird. Man fühlt es. Man fühlt es, ja. Es ist sehr, sehr tief. Und ich finde gerade so eine Geschichte, auch mit einem nicht so Happy End, ist wohl in diesen Heimatfilmen auch zu Hause. Da ist auch nicht immer ein glückliches Ende in den deutschen Filmen. Also da sind auch immer so diese, ich gehe nach Hause tragisch. Und weine. Es ist sehr tragisch. und das Gleiche eigentlich in der Oper. Also ich glaube, die Opern, die wirklich dramatisch sind und gerade mit diesen sehr tiefen Emotionen, mit Liebe und mit Hass und mit Eifersucht. Und es ist immer gesteigert. In der Oper ist jedes Gefühl gesteigert. Ja. Die Liebe ist größer, der Trauer ist größer, alles ist größer. Ja, aber es ist eine fantastische Geschichte dafür und ich bin eigentlich sehr froh, dass die Sarasota Oper immer wieder so eine Oper bringt. Viele sind sehr bekannt, die Opern, die gespielt werden, weil natürlich auch das Publikum das verlangt. In Amerika möchte man Opern haben, die man erkennt und die man auch geliebt hat, sein ganzes Leben lang. Und das Schöne natürlich bei diesen Opern ist auch, dass sie nicht umgestaltet werden, dass sie, da Renzi will immer, dass die Sachen sehr sind, wie zu der Zeit, so wie sie geschrieben sind, er hält sich genau an die Komposition und auch das Thema und die Situation. Also sie fühlen wirklich so, wie das sein soll. Es ist eine vergangene Zeit. Die, diese Tiroler Landschaften sind heutzutage anders als damals. Aber das will man ja. Man möchte ja gern in seine Zeitmaschine und ein bisschen zurück so sehen, wie das früher mal war. Aber die Emotionen sind immer noch die gleichen. Liebe, Eifersucht, ja, und so weiter. Grundemotionen, also die wirklich das Leben, den Bogen des Lebens spannen, finde ich. Das finde ich ganz fantastisch. Ich möchte nur noch eines sagen, wenn ich darf. Aber, ja. Und zwar in La Vallée, hier in der Sarasota Oper, sehen wir wieder Rafael Davila, who ist eigentlich sehr berühmt hier in Sarasota. Er hat viele Rollen hier gespielt. Othello war einer seiner größten Triumphe hier. Und er kommt zurück und singt in La Vallée. Ja, das ist sehr schön, denn wir haben ihn schon gesehen, was ist gesagt, in Othello und so etwas hat er auch schon gespielt. Also es ist schön, wenn man auch wieder Sänger wieder trifft und Stimmen wieder trifft. Und ich glaube, Maestro liebt eine ganz bestimmte Art von Stimme. Das sind immer lyrische Stimmen, finde ich, da ist nichts Schrilles. Und das finde ich bei den Männern auch genauso wie bei den Frauen. Und darauf darf man sich freuen, weil das etwas ist, was diese Familie zusammenbringt. Und das sind ja auch Menschen aus aller Welt. Also wenn ich da sitze, in dieser Oper, dann sitzt neben mir jemand, der kommt gerade mal vorbei, weil er unbedingt diese Oper sehen will, möchte gerne etwas Traditionelles sehen. Auch aus Deutschland kommen Leute extra deswegen nach Amerika, was ich ganz fantastisch und interessant finde, während man in Deutschland wirklich manchmal die Augen zumachen muss und sagen muss, das waren die Stimmen, die ich suchte, aber vielleicht ist das Szenario ein ganz, ganz anderes und sehr, sehr modern, aber das ist in Europa weit. Also diese Experimente, die sind immer sehr, sehr interessant. Kein modernes Bühnenbild auf Sarasota Oper. Nein, nein. Und immer wieder, also ab und zu kommen Opern zurück und auch das Bühnenbild kommt zurück. Und dann freue ich mich ganz riesig, weil ich sage, oh, die von Werther, das Häuschen, das daran. Also es ist wie ein Nachhausekommen, wirklich für die Menschen, die in dieses schöne Florida kommen und auch zu dieser Oper. Und es ist eine Zeit, wo man auch das Abendkleid auspacken kann, wie in Salzburg. Da ist es nämlich warm. Es ist warm genug. Aber man kann auch einen Pelz drüber tun. Ja, wenn man durchaus den noch im Schrank hat oder den mitgebracht hat, das stimmt absolut. Ja. Also ganz, ganz toll für diese Oper. Und wir wollen uns ein paar Minuten noch unterhalten über noch etwas anderes. Wir sitzen weiterhin hier mit der Bobby Garibaldi und mit der deutschen Sprache verbindet sie einiges in Florida und vor allem Oper. Ich weiß, da gibt es sehr, sehr viele Facebook-Freunde von Bobby Garibaldi und das sind oft Sänger und Sängerinnen, die hier mal gelernt haben. Und zwar manchmal große Rollen, wie neulich die Zauberflöte. Da ist ein Voice-Coaching ganz, ganz wichtig. Und es ist auch schön, wenn die Maestro das besonders gutieren, das ganz toll finden, dass hier jemand ist mit dieser Sprache und nicht nur das, auch mit der Liebenswürdigkeit, Bobby, die sie mit dazu bringen zu dieser Arbeit. Wenn diese Leute ihr Leben lang dann mit ihnen teilen über Facebook, dann ist es etwas wie eine Freundschaft, die da sofort entstanden ist. Und sie haben gesagt, wenn die ankommen, sind sie alle noch so ein bisschen unsicher, vor allem die jungen Apprentice-Künstler und jetzt kamen wieder welche an. Jetzt sind wir im Januar im Jahr 2020 und jetzt kamen wieder einige und die brauchen nicht nur Hilfe bei der Oper, die hier stattfindet, denn in dieser Saison sind keine deutschsprachigen Opern, sondern sie kommen auch, um Opern Arien vorzubereiten, um sich irgendwo zu bewerben. Und da war jetzt auch wieder Coaching gefragt, ja? Ja, es geht wieder an. Sobald die Apprentices, das ist eine Gruppe von Sängern, die jung sind und Anfang ihrer Karriere stehen, die kommen nach Sarasota und singen alle die Comprimario-Rollen, alle die Chorus-Rollen und dann kleinere Rollen. Die sind alle hier beschäftigt vor 3 Monate lang. Und also während dieser Wintersaison. Während der Wintersaison sind die hier und die haben das Benefit, dass sie verschiedene Sprachen gecoacht werden. First natürlich ist Italien, zuerst natürlich Italien, dann auch French und dann German. Das ist noch das Besondere, weil ich zum Teil Ihnen da helfen kann. Na, also sehr helfen kann, aber gerade im Deutschen. Also es gibt dann also Coaches in diesen verschiedenen Sprachen. In den verschiedenen Sprachen, sind ja. Sind es immer Leute, deren Muttersprache es ist, Italienisch und Französisch auch? Muss die Muttersprache sein, damit das genau richtig wird, so wie das gesprochen wird, damit das auch in den Sinn kommt. Es ist zum Teil auch die Übersetzung des Sinnes, die da mitspielt. Was das nun bedeutet und wieso wird das so ausgesprochen und gesungen und wo ist die Betonung, wo auf der ersten Silbe oder der zweiten Silbe. Es ist nicht so einfach, das nur von einem Buch zu lernen. Man muss das eigentlich hören. Und ich muss sagen, manche meiner Sänger sagen zu mir, I'm hearing your voice in my dream. Ich höre ihre Stimme, wenn ich schlafe. Weil ich das dann genau eingeprägt habe, so wie es gesprochen sein muss oder wie es dann gesungen wird. Gott sei Dank, dass sie also auch mit träumen. Man sagt ja, dass man eine Sprache erst richtig lernt, wenn man in ihr träumt. Das stimmt. Ist das also etwas, was man dann auch zurückgeben kann, wenn sie das noch nicht gesagt hat. Das wurde mir schon gesagt. Ja. Und das ist eine viele Hilfe natürlich zur Sicherheit, wenn jemand eine Arie vorsingen will zum Beispiel und dann genau weiß, dass er die richtige Aussprache hat und dann natürlich auf die Musik konzentriert. So ist es ja, man muss eine Arie lernen, so dass man sie eigentlich vergessen kann, wie man es macht, dass es alles in einem schon drin ist. Und dann kann man die ganze Emotion hineinsetzen und das genau wiedergeben. Das ist ganz wichtig, ja. Und vor allem in der Gestik. Also ich meine, wenn ich jetzt über eine traurige Sache singe, dann muss ich dann auch diese Emotion auch rüberbringen, nicht? Das ist eben das ganz Wichtige, dass man auch in dem Moment, wo dieser Satz auch gesagt wird, gesungen wird, genau da auch die Emotionen mit anbringt. Und wir lachen ja immer bei Untertiteln, beim Film lachen wir immer vorher oder nachher, weil wir es lesen und nicht, weil wir es sehen. Die kommen immer nicht ganz mit, das stimmt genau. Und das ist auch wichtig in den Übersetzungen, mit den Noten, die dann mit dem Wort zusammenspielen. Denn wenn man einen Satz übersetzt auf Deutsch, von Deutsch auf Englisch, ist er sehr oft umgestellt. Ja. Und die Note passt dann nicht zum Wort. Und das Übersetzen direkt mit den Noten ist sehr wichtig für die Sänger. Genau, und dass man ihnen auch erklärt, wo das Verb am Ende steht und sollte am Anfang kommen, ganz bestimmt. Und welche Arien haben Sie jetzt schon? Sie haben gleich von Anfang an haben wir angefangen mit etwas. Königin der Nacht haben wir geübt und von Martha, von Flotow. Da gibt es eine Szene, das machen die Apprentices auch, die führen vor verschiedene Szenen für die Opera Guilds oder in Konzerten und die spielen zusammen mit anderen Sängern und die ganze Szene muss dann auf Deutsch gemacht werden und so. Wenn sogar, die Oper auf Deutsch. Ja, auch wenn wir keine Oper haben, manchmal haben wir diese Szenen. Und da ist es dann wichtig. Ich würde auch sagen, dass ganz wichtig ist, dass in amerikanischen Opernhäusern das Geld eine große Rolle spielt, denn es ist privat finanziert. Und wenn man dann die Leute, die da sehr viel Geld spenden, die also Sponsoren sind von den großen Opern, die möchte man auch mit extra Abenden belohnen sozusagen. Und ich glaube, oder es gibt auch Tickets, die man dann für diese Abende auch zusätzlich noch kaufen kann. Und diese Abende sind dann immer auch mit kleineren Opernvorführungen, also nicht in der ganzen Oper, sondern eben mit Szenen. Ja. Und ich glaube, das sind also Arien das und so. Das kommt auch hier vor. Zum Beispiel, da sind diese Mittagskonzerte, die sind zum Publikum offen und da sind viele dieser Szenen, die wir gerade besprochen haben, wo die dann diese verschiedenen Szenario. Kleineren Stücke aus deutschen Opern dann vorführen. Also Vignetten quasi. Ja, also. Ja. Und das ist, man sagt, freier Verkauf. Also das ist der freier Verkauf für, egal wer möchte das kaufen. Ja, das ist, es gibt aber auch bestimmte Abende speziell für die Sponsoren, so kleine Gala-Abende und schöne Partys, die gibt es auch. Ja. Da wird gesungen, ja. Und da wird auch viel gesungen, ja. Yes. Und auch für die Schulen. Viele der Schulen werden besucht von unseren Sängern und die führen dann verschiedene Sachen vor, meistens in Italienisch, aber auch Deutsche und Französische. Also alle die verschiedenen. Wie ist das denn? Gehen die dann auch in Kostüm oder ist das Kostüm? Nein, nicht so das ist für? Ohne Kostüme, aber die gehen zu verschiedenen Schulen, wird dann vorgeführt. Ja, und Kinder haben mal eine Idee von Oper und kriegen wahrscheinlich auch die Geschichte ein bisschen erzählt. Ja, es ist dann im Curriculum, das wird dann wahrscheinlich, die Oper wird besprochen bei den Studenten selber und dann kommen die und führen vor. Und was machen Sie? Gehen Sie mit oder sind Sie manchmal dabei oder gar nicht so? Nein, da habe ich nichts damit zu tun. Das sind nur die Sänger und ein Pianist oder so. Bei den Schulen jetzt? Bei den Schulen, ja. Aber bei diesen Gala-Abenden. Aber ich muss sie vorbereiten, damit die das richtig machen. Ganz schön. Und ich weiß, auf Facebook sehe ich Sie oft lächeln mit vielen Ihrer Stars. Ja, es ist natürlich auch eine sehr persönliche Sache, wenn man mit einem Studenten zusammen arbeitet und in die Gefühle hineingeht, dann kommt oft das Lachen, manchmal kommen sogar die Tränen. Es kommt drauf an und es ist eine Sache, die geht von Herz zu Herz. Absolut. Das ist ein Gefühl, das man mitbringt. Und auch teilt eben, das und ist teilt. Das Schöne. Ja, ja. Ja. Und da gibt es dann den Anhang mit ganzen Familien von den Operastars, weil die bringen ja auch zum Teil ihre Freunde, ihre Partner und dann lernt man die alle kennen. Und die lernen sich gegenseitig hier kennen auch. Wir haben verschiedene Paare, die dann geheiratet haben, nachdem sie hier in Sarasota gesungen haben. Ah, tatsächlich. Na, ja. Und geht man dann auch zu Hochzeiten, ist es nicht so sehr, aber man freut nicht sich so an sehr. Ihnen, gell? Aber es ist schön, wenn man sie dann jedes Jahr wieder sieht und man sieht, wie sie dann von der Apprentice-Stufe auf die volle Performance-Stufe gehen, von den jungen Sängern und dann die prima Rollen singen. Ja, und das ist also eine große, große Freude und ich glaube, Musik ist immer eine große Freude und wenn man mit Musik lebt, wird man wahrscheinlich steinalt. Ich denke an, also der Maestro Darenzi ist weiß geworden über seine, er hat allen Verdi auf die Bühne gebracht, ja, alles, was Verdi jemals geschrieben hat. Ja. Ein Zyklus, das hat ihn, glaube ich, 20 Jahre dafür gebraucht, aber er liebt natürlich alles Italienische, wenn man Darenzi heißt, dann wahrscheinlich sowieso. Aber wenn man Garibaldi heißt und Deutsch trainiert, das ist auch wieder was. Naja, aber Garibaldi ist ein angeheirateter Name. Damit haben Sie nicht angefangen. Stimmt. Ja, heute hat zu mir jemand auch gesagt, also Nielsen, das ist ja nicht sehr deutsch. Da habe ich gesagt, ich habe mit Schmidt angefangen. Das ist sehr so deutsch. Geht es, so ja, geht ja, es. Ja. Ich muss eine kurze Geschichte erzählen. Es ist sehr lustig. Ich habe einen Kellner, ich habe so einen leisen, es war in Deutschland jetzt vor kurzem, und ich habe einen leisen französischen Akzent gehört. Und da habe ich gedacht, na, jetzt fragst du mal. Dann habe ich gesagt, sprechen Sie noch eine andere Sprache? Man muss sehr vorsichtig sein, man will ja keinen kompromittieren. Und da hat er gesagt, ja, eigentlich bin ich Amerikaner. Und da ich keinen amerikanischen Akzent habe, konnte er nicht wissen, dass ich ihn auch auf Englisch ansprechen könnte. Und dann hat er mit einem sehr deutsch-französischen Akzent amerikanisches Englisch gesprochen. Und da habe ich gesagt, na, das geht nicht. Ich bin auch Amerikaner. Wer ist denn da jetzt dominant in ihrer Sprache? Ja. Da hat er einen deutsch-französischen Vater gehabt und hat durchaus in Amerika gelebt. Aber den französischen Akzent, den wird er nicht los. Und da ist dann der Voice Coach ganz, ganz wichtig, weil es ja im Grunde auch eine Sprachtherapie ist irgendwo. Ja. Dass man die richtige Aussprache hat und dass man diese Üs und Ös aus den Leuten rauskitzelt. Und das, da bin ich sicher, dass das auch mal zur Sprache kommt, oder? Eigentlich ganz verliert man ja einen Akzent nicht. Der bleibt irgendwie und ist dann ein persönliches Attribut Note. Dazu. Ja. Aber solange es nicht falsch ausgesprochen wird oder falsch betont wird, das ist das Wichtige. Ganz kriegt man natürlich den Akzent nicht weg, aber man muss die Sprache dann so sprechen oder singen können, dass es wirklich klingt. Mhm. Dass es so wirklich nicht als gestellt, sondern als eine wirkliche Opposition, ein wirkliches Gespräch, ein wirkliches Hin und Her, dass das zusammenfließt. Mhm. Ich habe zum Beispiel einen koreanischen Sänger gehabt, der hat zwar einen Akzent auch in Englisch gehabt und dann vom Englisch muss es dann auf Deutsch gemacht werden, aber am Schluss ging das ganz gut. Wir wissen immer noch, dass er Koreaner ist, aber das sieht man ihm eigentlich auch dann schon an. Ja? Also, ist sehr schwer, das Gesicht. Naja, dafür gibt es Make-up. Naja, aber ich finde, das spielt dann gar keine Rolle eigentlich. Also nein, man ist es sehr glaubhaft. Ja. Also wenn Transcends. Ein Bekannter hat mal zu mir gesagt, bei einem Shakespeare Open Casting, mit anderen Worten, es kann also jemand von der ganzen Welt da auf der Bühne gestanden haben, weiß der denn, dass das sein Vater ist? Mit anderen Worten, wir sehen sich so gar nicht ähnlich. Das kann auch sein. Naja, und das ist ein bisschen amüsant, aber im Grunde müssen wir ja unsere, wie soll ich sagen, unsere ethnischen Ideen einfach beiseite legen. Wenn wir Shakespeare hören, wenn wir Bühnenensembles sehen, dann ist das kunterbunt und international. Genau. Und das, der Akzent, wie gesagt, ist eine manchmal eine sehr schöne Note, gerade ein Teil des Menschen, den wir dann verehren. Der macht den Unterschied zwischen dem einen und dem anderen. Absolut. Und wir sind offen und wir freuen uns. Yes. Und wir freuen uns über die schönen Opern, die hier in Sarasota, Florida gespielt werden. Und bedanken uns sehr, Bobby, denn ihre Stimmen, ihre jungen Leute, die gehen in die Welt. Und das ist nicht nur etwas, das kommt aus Sarasota, Florida, weil sie gerade hier sind. Aber es wird wahrscheinlich dann auch den Chinesen zugutekommen und und vielleicht auch den Russen, wer weiß, wo immer diese Stimmen dann auftreten. Ja, genau. Es ist ein Stückchen, das sie mitnehmen können. Ja. Ganz herzlichen Dank für dieses nette Gespräch. Bitte. Gern geschehen. Wir hoffen, dass Sie alle in die Sarasota Oper gehen und wünschen Ihnen eine ganz tolle Saison. Sarasotaopera.org, wer es mal nachschauen möchte. Und Karten gibt es, da kann man 4 Opern in 3 Tagen sehen. Also wer kann das? Das finde ich immer ganz, ganz toll an diesen Kurzsaison-Programmen. Und vielleicht kommen Sie mal. Tschüss, ciao, auf Wiederhören. Am Mikrofon war Susanne Nielsen und Bobby Garibaldi. Tschüss. Sie finden uns, wo immer Sie auch sein mögen, im Internet unter www.germanradioshow.com. Das heißt, German Radio Show ist ein Wort. Und lesen Sie uns auch auf www.germanradioshow.blogspot, das ist blogspot.com, germanradioshow.blogspot.com. Kino, Kino, Kino. Gemini Man ist Will Smiths Doppelrolle, in der Schauspieler als sein jüngerer Klon mit vielen Verfolgungs- und Kampfszenen gesamt digital auf die Leinwand gebracht wird. Dass dies nicht allein das Publikum ins Kino lockt und dass es auch im IMAX ohne 3D ein guter Abend wird, konnte man leicht feststellen. In Lighthouse können wir ein ganz anderes Drama erleben. The Lighthouse ist ein Drama in Schwarz-Weiß mit Willem Dafoe und Robert Pattinson. Beide Männer sitzen auf einer kleinen Insel als Leuchtturmwärter fest und streiten sich erst andeutungsweise und dann offen um die Arbeits- und Essenseinteilung, was zu Zerreißproben führt. Die Menschen sind zunehmend der wütenden Natur ausgesetzt und gehen einander allmählich auf die gespannten Nerven. Wie diese aufreibende Geschichte letztlich zu Ende geht, lässt sich zwar erahnen, aber sie mitzuerleben und mit hineingesogen zu werden in diesen Strudel, ist, was The Witch-Regisseur Robert Eggers meisterhaft zu inszenieren versteht. Besonders die Naturszenen eines Sturms sind hinreißend.